Welt am Draht. Thema heute: digitale Zeitschriften und Bücher. Mit Michael Stein. Willkommen. Schon ein paar Mal war es in den letzten Jahren die Digitaltechnik, die unseren Alltag verändert hat. Erst sorgte der PC, der Personal Computer, dafür, dass es heute auf unseren Schreibtischen so ganz anders aussieht als früher. Dann kam das Internet, das allmählich die Art veränderte, wie wir mit Informationen umgehen. Musik hören immer mehr Menschen inzwischen nicht mehr von Schallplatte, Kassette oder CD, sondern sie kommt aus einer Audiodatei. Und schon bald wird sich entscheiden, ob wir zukünftig Bücher, Zeitungen und Zeitschriften vielleicht auch nicht mehr in Form von bedrucktem Papier, sondern auf einem elektronischen Gerät, wie zum Beispiel einem Tablet-Computer oder einem E-Book-Reader lesen. Wir schauen heute nach Deutschland und in die USA und versuchen einen kleinen Statusbericht. Welche Angebote für elektronische Zeitschriften und Zeitungen gibt es? Und welche Auswirkungen hat die neue Technik bereits gehabt? Das Thema. Als erstes wollen wir uns mal bei uns in Deutschland umsehen. Wie sieht die Landschaft der digitalen Zeitschriften und Zeitungen bei uns in Deutschland aus? Professor Christoph Seeger von der Hochschule der Medien in Stuttgart: Zeitschriften und Zeitungen elektronisch lesen, ist das aus Ihrer Sicht tatsächlich schon ein richtiger Trend? Ich glaube, für aktuelle kurze Informationen ja. Das hängt natürlich auch mit der Verfügbarkeit der Medien und der Nutzung des Internets zusammen. Denn aktuelle Nachrichten und Meldungen erreichen den Leser durch ganz viele Kanäle den Tag über, sodass auch, wie ich immer sage, ein diffuses Medienstreaming stattfindet. Das heißt, der Leser kennt zwar Inhalte, kann unter Umständen diese aber nicht mehr den einzelnen Quellen zuordnen, wo er das erste Mal davon gehört hat. Für die bewusste Entscheidung zum Lesen, auch vielleicht mit dem Motiv der Entschleunigung, eher nein, weil da ist das haptische und optische Element, vor allem der Zeitschrift und für den Rezipienten, wichtig. Viele Magazine, viele Tageszeitungen kann man inzwischen auch digital am Bildschirm lesen. Wie ist die Situation der Verlage bei uns? Die Verlage geraten durch diese ökonomischen Entwicklungen auf ihren Märkten und in den vergangenen Jahren zunehmend unter Druck. Die klassischen Geschäftsmodelle funktionieren zwar noch, aber keiner weiß wirklich, wie lange. Demnach ist die Notwendigkeit zur Veränderung längst erkannt und das Engagement dementsprechend. Wenngleich im stationären Internet viele Fehler gemacht worden sind, die heute unumkehrbar sind. Und heute haben wir die Situation im Internet, dass es nur eine bedingte Bereitschaft gibt, für redaktionelle Inhalte Geld zu bezahlen. Das haben die Verlage ihren Lesern in den vergangenen 15 Jahren so beigebracht. Und hinzu kommt die Tatsache, dass sich die Verlage nie einheitlich verhalten haben. Wenn also Inhalte Geld kosten, dann muss das von Flensburg bis München gelten. Und dementsprechend ist das Engagement groß, derzeit neue Modelle zu entwickeln. Wir stehen ja zwar noch ganz am Anfang einer Entwicklung, aber kann man schon Kategorien erkennen, wie Verlage eine Zeitschrift oder Zeitung auf eine elektronische Plattform wie etwa einen Tablettcomputer wie iPad oder andere bringen? Was sich jetzt schon abzeichnet, sind eigentlich unterschiedliche Konzepte dieser Zeitungs-Apps, die man jetzt im Moment vielleicht in drei große Gruppen klassifizieren könnte. Nämlich die erste Gruppe, diejenige, die stark am Printprodukt ausgerichtet ist und auch in der App, in der digitalen Anwendung eine starke Nutzung wie eine Zeitung, wie eine Zeitschrift im Endeffekt darbietet. Das heißt, hier werden Seiten beispielsweise horizontal umgeblättert, man kann Lesezeichen einfügen, man kann die Produktauswahl über ein virtuelles Kiosksystem machen. Beispiele hierzu sind vielleicht die Welt HD oder der Spiegel oder überhaupt dieses Springer iKiosk. Die zweite Gruppe dieser Apps sind Apps, die sich jetzt eher an der klassischen Online-Nutzung orientieren, also auch eher vertikal die Texte aufbauen. Man kann scrollen, sieht man beim Fokus beispielsweise ganz nett. Und die dritte Form, das ist eigentlich eine sehr spannende Form, weil sie mehrere Ebenen miteinander vereint, also eher neuere Formen, die wirklich eine Art Medienkonvergenz darstellen, wie wir sie bei der Frankfurter Rundschau beispielsweise erkennen können, indem sowohl vertikal als auch horizontal durch dieses Produkt geblättert werden kann, wenn man auf bestimmte Teile nicht mehr klickt, sondern heute heißt es tappt, mit dem Finger dann draufklickt, spielen sich in Bildframes, in Bildrahmen dann Videos ab etc. Also an der Stelle ist das eine neue konvergierende Form, Das Problem, was sich natürlich an der Stelle darstellt, ist, dass wir noch nicht genau wissen, was die Nutzer an der Stelle wollen. Dennoch ist es so, dass wir zukünftig oder die Verlage zukünftig eben auch dafür Sorge tragen müssen, dass die Nutzbarkeit dieser Apps, die sie anbieten, mit dem Verhalten der Nutzer, ihrer Leserinnen und Leser einigermaßen übereinstimmt. Professor Christoph Seeger von der Hochschule der Medien in Stuttgart. Vielen Dank für das Gespräch. Und wir blicken jetzt über den großen Teich in die USA. Je nachdem, wie man es sieht, könnte es eine Warnung oder auch eine Verheißung für die Verlage bei uns sein, was eine Lokalzeitung an der amerikanischen Westküste gemacht hat. Sie erscheint überhaupt nicht mehr auf Papier. Aus Seattle berichtet Dirk Asendorpf. Art Thiel ist ein Urgestein des amerikanischen Sportjournalismus. Seit 30 Jahren schreibt er für den Seattle Post-Intelligencer über Football, Baseball, NFL und NBA. Er hat von 8 Olympischen Spielen berichtet und Todesdrohungen für seine kritischen Kolumnen eingesteckt. Jetzt steht er neben seinem neuen Arbeitsplatz im Uptown Espresso, einem kleinen Eckcafé, dessen Einrichtung seit dem Ende der Hippiezeit nicht mehr verändert wurde. Art hängt am Handy, seinen Laptop hat er auf dem abgeschabten Kaffeetisch aufgeklappt. Daneben liegen lose Zettel. Büro und Schreibtisch im schicken Verlagsgebäude hat er vor gut einem Jahr verloren. Jetzt ist er nur noch freier Mitarbeiter auf Honorarbasis. Im März 2009 hatte die zweitgrößte Lokalzeitung in Washington, dem nordwestlichsten Bundesstaat der USA mit 6,5 Millionen Einwohnern, die Druckmaschinen für immer gestoppt. Als weltweit erste große Zeitung erscheint sie seitdem nur noch online. It was terrible. It did feel like the death of a very important thing, and it was. Es war furchtbar. Es fühlte sich an wie der Tod von etwas sehr Bedeutendem, und das war es ja auch. Der Post-Intelligencer war das älteste noch existierende Unternehmen Seattles, gegründet im Jahr 1863. Geschlossen wurde es aus Gründen, die viele von uns in der Redaktion nicht überzeugt haben. Klar, wir sollten ja auch gefeuert werden. Aber das war nicht nur ein Schlag für uns, sondern ein Schlag für den Stolz und das Funktionieren unseres Gemeinwesens. Denn es hat uns auf eine einzige Zeitung reduziert. Und so etwas bedroht den öffentlichen Diskurs, die Demokratie und selbst das ordentliche Funktionieren des Alltags in einer Metropole. And just ordinary functioning of day-to-day in a big metropolitan area. Das Blatt gehört der Hearst Corporation, einem der weltgrößten Medienkonzerne mit Sitz in New York City. Über 50 Zeitungen, 200 Magazine und 30 Fernsehstationen gehören zum Imperium des Familienunternehmens. Art Thiel hat einen Verdacht, warum gerade seine Heimatstadt Seattle für das Experiment ausgesucht wurde, ob sich mit der Verbreitung von lokalen Nachrichten, Reportagen, Bildern und Anzeigen ganz ohne Druckerschwärze und Papier ausschließlich über das Internet Geld verdienen lässt. They know that Seattle is a place of innovation with Microsoft and many other software companies who've succeeded here, Amazon.com. Sie wissen, dass Seattle ein Ort der Innovation ist. Wir haben Microsoft und viele andere Softwarefirmen. Amazon ist hier zu Hause und wahrscheinlich gibt es hier eine größere Offenheit für Innovation als in den meisten anderen Städten. Viele Leute freuen sich über neue Ideen. Wir sind eine der computererfahrensten Städte des Landes. Wenn ein Experiment wie PI.com Erfolg haben könnte, dann wäre dies einer der wahrscheinlichsten Orte dafür. Among the likeliest places to do so. Wenn es in der Heimatstadt von Windows und E-Book nicht funktioniert, wo sonst sollte der Sprung zur papierlosen Zeitung klappen? Kein Wunder, dass sich Verleger aus aller Welt für den Ausgang des Experiments in Seattle interessieren. Doch Hearst beantwortet alle Anfragen nur mit Schweigen. Und die wenigen Journalisten, die noch unter dem berühmten Globe, einer riesigen rotierenden Weltkugel auf dem Dach des Verlagshauses an der verkehrsreichen Elliott Avenue arbeiten, haben Sprechverbot. Besucher werden schon vom Pförtner abgewimmelt. Der größte Teil des Verlagshauses ist untervermietet. Die letzten Angestellten des Post-Intelligencer belegen ein paar Räume am Ende des Flurs im 5. Stock. Auch die Journalistengewerkschaft hat dort keinen Zutritt und kein einziges Mitglied mehr. The staff was around 120. Es waren mal 120 Redakteure, jetzt sind weniger als 20 übrig. Über 100 Leute mussten sich also einen neuen Job suchen, sagt Yoko Kuramoto Aizmo. Die Geschäftsführerin und einzige Angestellte der Gewerkschaft sitzt zwischen halbgepackten Umzugskartons. Rund die Hälfte ihrer Mitglieder hat sie in den letzten 10 Jahren verloren. Jetzt kann sie sich kein eigenes Büro mehr leisten. Nachdem der Post Intelligencer vom Print zum Online-Medium wurde, haben wir die Kollegen kontaktiert, die dort noch arbeiten. Aber sie haben kein Interesse gezeigt und wir glauben, dass sie Angst haben, gefeuert zu werden. Denn auch wenn sie jetzt viel weniger verdienen, haben sie doch zumindest noch einen der raren Jobs. Und angesichts so vieler arbeitsloser Journalisten wollen sie nichts tun, was diesen Job gefährden könnte. Land auf, Land ab haben in den vergangenen Jahren Zeitungen in den USA ihre Belegschaften drastisch reduziert, oft um über die Hälfte. Manches Blatt wurde sogar ganz eingestellt. Viel zu lange hatten die Verleger die rasante Entwicklung des Internet verschlafen. Zeitungen waren in den Vereinigten Staaten enorm profitabel, denn sie hatten das Monopol auf die Kleinanzeigen. Das hat sie in viele Gewohnheiten fallen lassen, die wenig konkurrenzfähig und innovativ waren. Und als dann das Internet ihnen plötzlich das Anzeigengeschäft entzog, wussten sie nicht, wie sie mit einem so dramatischen Wandel zurechtkommen sollten. Frischer Kabeljau und Lachs, Muscheln und Garnelen, die hier im Pike Market über den Tresen gehen, können jetzt nur noch in die ausgelesenen Seiten der Seattle Times gewickelt werden, der letzten verbliebenen Lokalzeitung für die Metropolregion von 3,5 Millionen Einwohnern. Nicht nur am Fischstand zeigt sich, dass die Online-Präsenz kein vollwertiger Ersatz für eine gedruckte Zeitung sein kann. The people who are still there, I mean, they're working hard, they're still great journalists, but... Die Leute, die noch dort sind, arbeiten hart. Sie sind immer noch großartige Journalisten. Aber wenn ihre Zeitung nicht mehr jeden Tag auf der Straße zu sehen ist, dann vergessen die Leute, dass es sie noch gibt. Sie haben schöne Geschichten auf seattlepi.com, aber den Leuten ist das nicht mehr so bewusst wie damals, als man die Schlagzeilen sehen konnte, wenn man die Straße entlang ging. Die jungen Studenten, die zur Mittagspause über den Campus der Washington University in Seattle strömen, stört der Verlust kaum. Sie sind mit dem Internet groß geworden und selbst wenn sie sich für das Fach Journalismus eingeschrieben haben, lesen sie keine gedruckten Zeitungen mehr. Mike Henderson unterrichtet sie. Bevor er vor 15 Jahren an die Universität kam, war er selber Redakteur, erst beim Post Intelligencer, dann bei der Seattle Times. Bisher sieht er im Internet keinen adäquaten Ersatz für die gesellschaftliche Aufgabe der Lokalzeitungen. There should be one place in a community where everybody could go during a given day and agree that in general this is what's going on here. Jede Gemeinde sollte einen Ort haben, auf den man sich beziehen kann. Und es herrscht Einigkeit darüber, dass dort steht, was gerade los ist. Das ist ja das große Paradox des Internet. Obwohl uns dermaßen viele Informationen zur Verfügung stehen, scheinen wir schlechter informiert zu sein als früher. Ein Viertel der Amerikaner glaubt, dass Obama im Ausland geboren wurde und ein Muslim ist, obwohl das eindeutig nicht stimmt. Es gibt heute eine größere Bereitschaft, an manipulierte Tatsachen zu glauben, wenn sie ins politische Konzept passen. Das ist furchtbar. Es kann einen wirklich verrückt machen. It's too bad. I mean, it's maddening, frankly. Seit Art Thiel seinen Arbeitsplatz im Uptown Espresso Café aufgeschlagen hat und nur noch online veröffentlicht, merkt er, dass seine Kolumnen sehr viel weniger öffentliche Wirkung zeigen. Was schwarz auf weiß gedruckt wurde, hatte automatisch Relevanz, eine hohe Leserzahl und wurde zum Gegenstand öffentlicher Debatten. Was online erscheint, geht leicht im Rauschen all der News-Sites, Posts und Blogs unter. The print product used to be the gatekeeper. Die gedruckte Zeitung war der Torwächter. Sie entschied darüber, was die Leute am Morgen oder am Abend gelesen haben. Und die Leute hielten sie für glaubwürdig, weil es dort ausgebildete Journalisten mit Berufsethos gab, eben die Torwächter. Aber jetzt ist das Tor kaputt und jeder kann machen, was er will. And everyone can do everything. Sie können es nicht sehen, aber vor mir liegen diesmal keine einzelnen Seiten mit Notizen und Manuskripten für diese Sendung, sondern ein iPad, der Tablettcomputer von Apple. Und gemeinsam mit Achim Bartschok, er ist Redakteur bei der Fachzeitschrift CT, möchte ich mir mal ein paar aktuelle Gerätetypen anschauen, die sich zum Lesen von Zeitschriften, Zeitungen und Büchern eignen. Herr Bartschok, welche Geräteklassen gibt es denn da überhaupt? Es gibt die Spezialgeräte, die sogenannten E-Book-Reader, die ganz spezielle Displays haben und die eignen sich sehr gut zum Bücherlesen, weil sie ein ähnliches Leseverhalten ermöglichen wie ein normales Buch. Da wird man nicht direkt angestrahlt von einer aktiven Leuchtfläche, sondern es sieht aus wie eine gedruckte Seite. Allerdings haben die keine Farben. Und das heißt, ein Magazin, ein schönes Hochglanzmagazin, das kann man darauf natürlich nicht lesen. Dafür eignen sich die sogenannten Tablets besser, aber auch zum Beispiel ein Smartphone, zumindest wenn man das Magazin auch auf so einem kleinen Display überhaupt sinnvoll neu layouten kann, weil das ist natürlich dann nötig. Mhm. Bleiben wir mal bei den Tablets, bei den Tablet-Computern. Die gab es ja schon mal vor ein paar Jahren. Damals konnten sie sich nicht durchsetzen. Jetzt hat Apple mit seinem iPad da den Durchbruch geschafft. Gibt es noch weitere Geräte, die Sie getestet haben? Also was die technischen Voraussetzungen angeht, ist sicherlich das iPad momentan der spannendste Tablet. Aber es gibt jetzt mit dem Samsung Galaxy Tab, das etwas kleiner ist, gibt es jetzt einen spannenden Konkurrenten. Das hat nämlich auch sehr gute Eigenschaften, die ein Tablet braucht zum Lesen, nämlich ein gutes Display, eine lange Laufzeit. Die anderen Geräte sind meistens noch nicht da, wo man sich das zum Lesen wünscht. Da sind die Displays schlechter, da ist der Akku schon nach 2-3 Stunden alle. Also das sind momentan die beiden interessantesten Geräte. Aber es werden sicher noch weitere Geräte auf den Markt kommen. Worauf muss ich denn achten, wenn ich mir einen Tablet- oder Tablet-Computer kaufen will, mit dem ich auch Zeitschriften, Zeitungen und Bücher lesen kann? Also am wichtigsten ist eigentlich das Display. Es gibt viele Geräte, gerade im günstigeren Bereich, die haben Displays, die sehr schnell, wenn man von der Seite ein bisschen guckt, die Farben sich verändern, also blickwinkelabhängig sind, die, wenn man sie mit nach draußen nimmt, dann erkennt man gar nichts mehr. Das heißt, ein gutes, leuchtkräftiges Display ist wichtig und natürlich die Laufzeit, denn wenn ein Gerät nur 1 Stunde, 2 Stunden am Stück läuft, ohne dass man das aufladen muss, dann reicht es eben nicht, wenn man mal im Zug sitzt und damit was lesen will. Achim Bartschok von der Fachzeitschrift CT, vielen Dank. Bei aller Begeisterung für die neue Technik sollte man aber eines nicht vergessen. Qualitätsjournalismus kostet Geld. Und das wird auch immer so bleiben. Wer fundiert recherchierte Geschichten lesen will, der wird dafür Geld bezahlen müssen. Ob diese Geschichten dann gedruckt auf Papier oder elektronisch auf dem Display eines Tablet-Computers zu lesen sind, das spielt dabei dann keine Rolle. Es klang ja vorhin schon in dem Gespräch mit Professor Seeger kurz an, irgendwie hat man sich ein wenig daran gewöhnt, dass Information aus dem Internet nichts kostet. Aber das stimmt natürlich so nicht. Finanziert werden muss die Beschaffung und Aufbereitung von Informationen. In den USA experimentieren einige kritische Online-Medien daher mit ganz neuen Finanzierungswegen. Dirk Asendopf berichtet. Der amerikanische Umweltjournalistenverband feiert sein 20-jähriges Bestehen. Über 500 Mitglieder sind nach Missoula im abgelegenen nordwestlichen Bundesstaat Montana gereist. Es werden Reden gehalten, der Senator spricht ein Grußwort, Preise werden verliehen. Für Stimmung sorgen der Schwarzfuß-Indianer Mike Kenmill und seine Chief Cliff Singers. So laut wie die Indianer würden auch viele der Umweltjournalisten gerne mit ihren Geschichten auf die Pauke hauen. 5 Jahre nach dem Untergang von New Orleans im Hurricane Katrina, 1 Jahr nachdem auch die Obama-Regierung den Beitritt ihres Landes zu internationalen Klimaschutzabkommen nicht gegen die Widerstände der Erdöl- und Kohlelobby durchsetzen konnte und wenige Wochen nach der größten Ölpest im Golf von Mexiko, ist die Stimmung geladen. Die Umweltprobleme nehmen zu, doch der Umweltjournalismus verliert an Kraft. Und schuld ist das Internet. We are losing readers to the Internet. A lot of people are reading our stories on the Internet, but we're not making any money off of that. Wir verlieren Leser ans Internet. Eine Menge Leute lesen unsere Geschichten online, aber wir verdienen damit nichts. Und das ist ein echtes Problem für uns als Zeitung und als Reporter. Wir mussten unsere Belegschaft heftig verkleinern. Seit Katrina hat über ein Drittel der Kollegen den Job verloren. Mark Schleifstein ist einer der prominentesten amerikanischen Umweltjournalisten. Als Redakteur der Times-Picayune, der Lokalzeitung aus New Orleans, hatte er in weiser Voraussicht die Folgen eines Hurricanes für das vernachlässigte Deichsystem seiner Stadt bereits Monate vor Katrina in einer ausführlichen Serie beschrieben. Nachdem all seine Warnungen von der Realität bestätigt worden waren, erhielt er den Pulitzer-Preis dafür, die höchste Auszeichnung für investigativen Journalismus in den USA. Auch wenn die gesellschaftliche Bedeutung kritischer Berichte über Umweltthemen kaum besser hätte bewiesen werden können, danach verloren sie drastisch an Schlagkraft. The environmental beat is one of those beats that's out on the edge in a newsroom. Die Umwelt gehört zu den Randthemen in den überall schrumpfenden Zeitungen. Vor 5 Jahren haben die meisten der 1500 Mitglieder unseres Verbands festangestellt in Zeitungen gearbeitet, jetzt arbeitet die Mehrheit freiberuflich. Now more than a majority are freelancers. Doch langes Lamentieren liegt den Amerikanern nicht. Land auf, Land ab suchen die von ihren Zeitungen gefeuerten Journalisten nach neuen Wegen zur Ausübung ihres Berufs. Und viele sehen darin sogar einen Vorteil. Zum Beispiel Randy Lee Loftus, Umweltredakteur bei den Dallas Morning News in Texas. We've had an enormous explosion of citizen journalists, of freelance writers. Wir haben eine richtige Explosion des Bürgerjournalismus erlebt. Freie Schreiber, Blogger, die sich sehr für Umweltthemen interessieren. Deshalb nimmt die Zahl der Stimmen wahrscheinlich sogar zu. Die Zahl der vollzeitbeschäftigten professionellen Umweltjournalisten sinkt, aber gemeinnützige Medien treten an ihre Stelle und füllen die Lücken, die durch den Niedergang der Mainstream-Medien entstanden sind. Es gibt ja eine ganze Reihe sehr guter gemeinnütziger Medien. ProPublica ist natürlich das bedeutendste. ProPublica is of course the leader of those. He said something about a shootout. The Times-Picayune, ProPublica, Frontline, and you. Uncover the truth. There are all these unanswered questions. Über 30 festangestellte Journalisten arbeiten unter Leitung eines ehemaligen Redakteurs des Wall Street Journal für ProPublica. Finanziert einzig und allein aus Spenden. Der größte Beitrag, $10 Millionen im Jahr, kommt von den kalifornischen Milliardären Herbert und Marion Sandler, die mit Finanz- und Immobiliengeschäften reich geworden waren. Die fertigen Geschichten stellt ProPublica zur kostenlosen Nutzung für Zeitungen, Zeitschriften und Online-Medien ins Netz. Von der kleinen Provinzzeitung bis zur New York Times und der Agentur AP machen viele davon Gebrauch. In diesem Jahr hat eine ProPublica-Geschichte als erste Online-Veröffentlichung überhaupt den Pulitzer-Preis gewonnen. There is a danger. Every foundation may have its own particular agenda, its own way of looking at the world. Es gibt da eine Gefahr. Jede Stiftung hat ja ihre eigenen Vorsätze und könnte versuchen, die Richtung der journalistischen Arbeit, die sie bezahlt, zu beeinflussen. Gleichzeitig war Journalismus bisher immer ein profitorientiertes Geschäft und es gab immer wieder die Situation, dass ein kapitalistischer Besitzer oder ein Hauptanzeigenkunde versucht hat, Einfluss zu nehmen. Der Journalismus hat sich da über die Jahre ein ziemlich dickes Fell wachsen lassen und hat es besser als andere Branchen geschafft, dem ökonomischen Druck zu widerstehen. Aber wir müssen immer aufpassen, dass wir nicht zum Werkzeug von Leuten werden, die andere Interessen als das Öffentliche verfolgen. Journalismus als Wohltätigkeitsveranstaltung? Nicht jeder kann sich mit dieser Idee anfreunden. Manche Medien experimentieren mit kostenpflichtigen Internetabos. Die New York Times versucht es nach einem gescheiterten ersten Anlauf gerade erneut. Andere Zeitungen wollen Kleinstbeiträge pro Artikelaufruf erheben. Viele Verlage bieten ihre Produkte inzwischen als kostenpflichtige Apps für Smartphones und iPads an. Und der Medienwissenschaftler Mike Henderson aus Seattle möchte guten Journalismus über eine Gebühr von wenigen Cents für den Verkauf jedes neuen Computers, Laptops, Bildschirms oder Modems finanzieren. The first response is all imagine that this was something tantamount to, you know, the state controlling journalism, which was anything from the fact. Natürlich waren die ersten Reaktionen, dass dies gleichbedeutend mit einer staatlichen Kontrolle des Journalismus wäre. Aber das ist weit gefehlt. Tatsache ist doch, Computerunternehmen, die ja wirklich vom Boom des Internet profitiert haben, sollen die kleine Gebühr nicht selber zahlen, sondern auf den Verkaufspreis aufschlagen. Und die Konsumenten würden dann 802 statt 800 Dollar für ihren neuen Computer zahlen. Das würde sie doch überhaupt nicht stören. Trotz all dieser Versuche, richtig Geld wird im Internet bisher nirgendwo mit seriösen, gut recherchierten Inhalten, sondern mit der Vermarktung von Reklame über Suchmaschinen verdient, allen voran bei Google, mit einem Umsatz von mehr als 20 und einem Gewinn von über $6 Milliarden im Jahr. Der Pulitzer-gekrönte Umweltredakteur Mark Schleifstein gehört weiterhin zur geschrumpften Belegschaft der gedruckten Times-Picayune. Das Netz hat er trotzdem lieben gelernt. Als New Orleans überflutet war, musste er innerhalb von Stunden zum Online-Journalisten werden. We were forced into that the first three days. We were unable to print a physical newspaper, so we ended up publishing online for the first. Wir wurden da hineingezwungen. In den ersten drei Tagen konnten wir keine Zeitung drucken, also haben wir online veröffentlicht. Und nachdem wir das jetzt einige Jahre machen, haben wir gelernt, dass wir unsere Arbeitsweise verändern müssen. Jetzt produzieren wir unsere Geschichten nicht nur einmal am Tag, sondern rund um die Uhr. Wir machen bewegte Grafiken, Flash-Animationen, viel Audio und Video. Und wir sind live mit unseren Lesern in Kontakt. Sie können auf die Website gehen und uns Reportern oder anderen Experten Fragen stellen. Wir werden alle zu Multitaskern, ob wir das nun wollen oder nicht. Langfristig wird der Journalismus vom Internet profitieren. Daran glauben die meisten Mitglieder des amerikanischen Umweltjournalistenverbands, auch seine Präsidentin Christy George. Das 20-jährige Jubiläum war gleichzeitig auch das Ende ihrer Amtszeit und der Zeitpunkt ihrer Entlassung aus einer Lokalredaktion des öffentlichen, allein aus Spenden finanzierten National Public Radio in Portland, Oregon. Ihren unerschütterlichen Optimismus hat das nicht getrübt. Ich habe meinen Job verloren. In den letzten beiden Jahren hatten wir Probleme, genug Spender zu finden. Und weil ich viel Erfahrung habe und schon lange dabei war, habe ich so viel verdient, dass für das gleiche Geld jetzt zwei junge Kollegen eingestellt werden können, um unsere Reichweite außerhalb der Stadt zu erhöhen. Das ist eine vernünftige Entscheidung. Und wenn ich der Chef wäre, hätte ich sie wohl genauso getroffen. Für mich ist das natürlich nicht so toll, aber ich glaube, ich bin als Journalistin gut genug, dass mich schon wieder jemand anheuern wird. I figure I'm still a good journalist. Somebody will hire me at some point. Welt am Draht. Digitale Zeitschriften und Bücher, das war das Thema dieser Ausgabe von Welt am Draht hier auf SWR 2. Wenn Sie mehr zu den einzelnen Themen wissen möchten, auf unserer Homepage haben wir viele interessante Links für Sie zusammengestellt. Die Adresse www.swr2.de/wissen. Noch einmal www.swr2.de/wissen. Dort finden Sie dann auch die Welt am Draht Homepage. Und dort haben wir auch diese Sendung noch einmal zum Nachhören und das Manuskript zum Nachlesen für Sie vorbereitet. Übrigens, alle Sendungen der SWR2-Reihe Wissen und natürlich auch diese Sendung gibt es als Podcast zum Übertragen auf einen MP3-Player, ein Smartphone oder natürlich auf einen Tablet-Computer. Näheres dazu finden Sie ebenfalls bei SWR2 im Internet. Das war's für heute. Ich heiße Michael Stein. Auf Wiederhören.